Pogoradio. Die wöchentliche Dosis Anarchie und Bier. Jeden Mittwoch zwischen 23 und 24 Uhr im Bermuda-Funk. Und montags um 20 Uhr live bei Punkrockers Radio. www.pogoradio.de. Por vez primera en muchos años, la mujer vuelve a estar tutelada. Tutelada por un médico, por un juez, que son siempre personas extrañas, ajenas totalmente a sus convicciones, a sus sentimientos más íntimos, a sus creencias. Es decir, es una ley que aniquila totalmente la voluntad de la mujer. Inevitablemente va a generar dos realidades sociales en este país. La mujer que tenga medios económicos irá al extranjero, donde tendrá una interrupción de embarazo con todo tipo de garantías legales y garantías sanitarias. La mujer que no tenga sus medios económicos está abocada a un aborto clandestino. Aborto libre es mi decisión, es mi cuerpo, mando yo, no la ley. Ja, guten Abend, hier ist wieder Pogo Radio im Bermuda-Funk. Mein Name ist Rudi Himmelsberger. Wenn das heute nicht der 20.07. ist, dann handelt es sich um eine Wiederholung oder wir sind hier live bei punkrockersradio.de. Und zu Gast heute begrüße ich den wunderbaren Lars von Rill Records. Oder Rillrec? Rillrec. Rillrec. Ich sage immer Rill Records, aber es ist falsch, ne? Ja, im Grunde genommen ist das gar nicht so falsch. Mhm. Falsch ist nur, was viele Leute sagen. Die sagen Rillrec Records. Das ist ja nur ein bisschen albern, weil Rillrec einfach eine Abkürzung für Rilfa Records ist. Und da Rilfa kein Mensch sich merken konnte, wie das heißt oder wie das geschrieben ist, haben wir eben diese Abkürzung Rillrec gemacht damals. Als wir das gegründet haben, so mit diesem großen kommerziellen Interesse und so, weil wir wollen ja alle reich werden. Ja. Den Max, den kenne ich ja schon eine Weile, ne? Aber dich habe ich irgendwie noch nie auch so richtig auf dem Schirm gehabt. Bist mir erst schon irgendwie auf einer Party aufgefallen. Du hast mich schon zum Rauchen verführt. Ich habe dich alles Mögliche schon wahrscheinlich verführen wollen, aber dann habe ich festgestellt, das kann ja alles gar nicht der Max alleine machen, weil der ist eigentlich ein totaler Chaot. Doch, im Grunde und genommen du bist ja eigentlich so der Master Brain, der das Ganze von hinten aus aufgedrückt, ja, ne? Du aber, hast ja die Ahnung von der Technik und sowas, das hat er ja gar nicht. Der ist ja echt total unbedarft, was so Sachen angeht, wie ja, und Max sein sagt eigenes mir halt, Handy was oder ich sowas denken soll und so. Also Max gibt mir eine Liste, was ich so zu denken habe und was ich für Ideen haben soll und dann bin ich das Mastermind hinter Rillrec und habe so die Ideen. Ja. Aber die hat mir Max vorher aufgeschrieben. Ach so. Also ja, so läuft aber das ist wahrscheinlich dann, du musst du dann umsetzen technisch. Ja, aber wir machen ja nicht viel mehr Technik, wir verkaufen ja nur Musik. Ja, also ihr seid erstmal in erster Linie seid ihr am Plattenlabel, ne? Und dann verkauft ihr noch in erster Linie versuchen wir einfach nur eine Basis zu haben, um all unseren Scheiß von der Steuer absetzen zu können. Ja, und dann habt ihr noch ein Mieterwarengeschäft irgendwie am Laufen, ne? Das ist unabhängig von Rillrec, das mache ich alleine. Ach so. Weil Max will nicht in Unterwäsche modeln für mich. Aha. Aber ja, ich mache auch noch Fairtrade-Unterwäsche mit Sexy and Fair. Sexy and Fair. Sexy and Fair. Habe ich auch gesehen, habe ich mal geguckt. Du warst sogar irgendwie in der Türkei und hast es genau untersucht, ob da alles mit rechten Dingen zugeht, was faire Unterwäsche angeht. Ich habe das tatsächlich mit der Kamera, bin ich da hingefahren, habe mir eine Gewerkschafterin die Fabrik angeguckt und die Sachen aus der Türkei sind auf jeden Fall okay. Da bin ich mir sicher. Ja, muss man schauen, wie es weitergeht, ne? In der Türkei. Ja, das ist natürlich eine andere Frage, die politische Dimension, die sich gerade in der Türkei, also die Türkei, die hat ja gerade im letzten halben Jahr eine Dimension aufgenommen, das hätte ich ja nicht gedacht, dass das passiert. Also als ich da war, war die Sache ja schon, dass viele Leute Dinge kritisch eingeschätzt haben dort, also viele, mit denen ich mich auch da getroffen habe. Mhm. Aber was im letzten Jahr passiert, im letzten halben Jahr passiert ist, das ist ja schon richtig krass. Also ich bin sehr traurig, was die Türkei betrifft. Und ich glaube auch nicht, dass das... Ja, jeder, der ein paar Gehirnzellen im Kopf hat, wird eingesperrt, ne? Oder entlassen oder... Ja, oder muss halt einfach gehen. Also ich glaube, dass die Türkei intellektuell ausbluten wird. Ja, was ich nicht verstanden habe, jetzt hat er 3000 Richter beurlaubt oder entlassen oder eingeknastet. Ja, oder so alles von allem was, ne? Hat er mal eben so eine Liste gefunden in seiner Schublade. Ja, wo kommt die denn her? Aber ich frage mich halt, es sind ja eigentlich so Richter, sind ja auch Mangelware, ne? Ist ja nicht jeder, die wachsen ja nicht auf Bäumen. Die muss man ja irgendwie ersetzen. Ja, das waren ja nicht alles Richter, die irgendwie politisch unterwegs waren. Die haben ja wahrscheinlich viel mit Autounfällen und Zivilrecht zu tun gehabt. Ja, die halt irgendwas gestört haben. Also die Liste kommt ja nicht von ungefähr. Ja, aber es ist schon Wahnsinn, da reicht das falsche Parteibuch oder die falsche Glaubensrichtung. Das sagt es schon aus, wie krank man sein muss, dass man 3000 Leute zusammen, also was für eine Bürokratie dahinter stecken muss, dass man 300 Leute zusammenbekommt, die man dann... Ja, vor allem so schnell diese Liste zu haben. Das ist Griff in die Schublade, ne, würde ich mal sagen. Ja. Ne? Oder Excel-Datenbank auf und fertig. Genau. Kommen wir wieder zurück zur Musik. Genau, du hast Musik mitgebracht, ne? Das wollte ich dich gerade fragen, ne? Aber ich weiß es ja, du hast Musik mitgebracht. Das war gerade eben Penadas por la Ley. Penadas por la Ley, genau. Zu Penadas por la Ley kann ich auch noch... Ach genau, ich muss hier mal noch hier live-mäßig und so auf unseren tollen Chat. Denn die Leute, die uns auf UKW hören, denen geht ja das tolle Feature, uns auf dem Chat mitzuhören. Auf dem Chat mit uns zu schreiben. Und hier schreibt jemand, dass er derjenige ist, der... Er ist einer der 36, vermutlich ist er alle 36 Abonnenten, die wir auf YouTube haben für unsere Rillreck TV. Ich bin's auch. Ich bin auch. Und beschwert sich darüber, dass wir seit einem Monat keine neue Sendung hochgeladen haben. Die nächste Sendung kommt. Wir haben sie letzte Woche aufgezeichnet. Ist halt schon in der Dunkelkammer, ne? Ja, es ist halt ein massiv größerer Aufwand, wie Radio je war. Und Radio ist ja schon eine massive Arbeit. Wahnsinn Arbeit, wahnsinnig. Also alleine diese ganze Trinkerei, für dich ist es ja weniger Arbeit, weil du machst ja das ja total einfach hier. Du sendest ja einfach live durch, was passiert. Deine schwierigste Aufgabe war heute, pünktlich zu erscheinen. Und hast du es geschafft. Habe ich geschafft. Nein, halb sieben war. Du hast gesagt, die Sendung fängt um 8 an. Ja, um 8 fängt sie an. Aber ja, das heißt, wir brauchen ja 10 vor 8 da. Wir müssen uns ja ein bisschen vorbereiten. Vorbereiten. Ja. Ich bin sowieso total irritiert, dass du nicht schwäbelst. Warum? Ich passe mich immer mit den Leuten an, mit denen ich rede. Nee, wenn ich dich sonst besoffen irgendwo treffe, bist du immer mega am Schwäbeln. Ich wollte dich total anranzen dafür, dass du schwäbisch eine Radiosendung machst, aber machst du ja gar nicht so krass. Doch, kann ich aber. Also warte noch ein Bier. Genau, manchmal machst du das interessanterweise. Ja, mache ich dann, wenn ich jemand an der anderen Leitung habe oder jemand da habe, der genauso redet wie ich. Ja, ich habe Schwierigkeiten. Also wenn ich schwäbisch rede, ist es für mich halt gekünstelt. Also ach stimmt, du bist ja auch ein Schwab. Ich bin in der Gegend aufgewachsen. Stimmt, aber stimmt, ich habe das halt nie gesprochen. Deswegen, also bei mir ist das wirklich gestellt. Wenn ich schwäbisch rede, ist das eher gestellt. Ja. Also ich fange irgendwie so ein bisschen an zu schwäbeln, wenn ich in der Ecke von meinen Eltern bin. Aber du weißt halt, dass es Rassismus ist, wenn man jemand auf seine... auf seine Aussprache. Grundsätzlich schon, aber halt nicht bei Schwaben. Ja, klar. Aber warum bist du eigentlich als Schwabe in Köln und nicht in Berlin? Gute Frage. Ich glaube, ich packe gleich meine Koffer. Nee, Berlin ist doch scheiße. Ja. Wir sollten mal Musik machen, ne? Ja, nee, wir sollten mal über Musik reden. Ach so, über Musik. Genau. Ich wollte da was von Penadas por la Ley erzählen. Das Lied heißt ja auch Aborto Libre, also Legalisierung der Abtreibung, was in Spanien da tatsächlich, da gab es ja eine Gesetzesverschärfung, dass das schon wieder deutlich kriminalisiert wurde, die Abtreibung. Penadas por la Ley, eine queerfeministisch-politische Band aus Bilbao, eigentlich aus Argentinien, aber sind vor 15 Jahren nach Bilbao ausgewandert und sind demnächst in Deutschland unterwegs, zusammen mit unserer wunderbaren Labelband Melanrama. Die keiner sehen will? Die jeder sehen will. die jeder sehen der will. Der Max, der bietet die Band immer so an, so wie so schales Bier irgendwie. Quatsch. Habe ich so das Gefühl. Deine Mutter. Der jammert immer so rum, ah, bitte lass die doch mal spielen. Ja. Nee, es ist halt insofern problematisch, ja, dass wir, wenn wir eine Band aus Spanien herholen, müssen wir halt gucken, dass wir möglichst den Tourplan dicht zupflastern. Dass er den Flixbus halt vollkriegt. Dass die halt wirklich möglichst wenig Off-Days haben und so weiter, weil die Kosten einfach relativ hoch sind. Also Also ihr macht nicht nur Labels, sondern ihr macht auch noch die ganze Booking-Geschichte. Ein bisschen. Relativ viel von Booking-Kram hat ja irgendwann mal Sandra übernommen, mit der wir relativ viel zusammenarbeiten. Dann arbeiten wir noch ein bisschen mit Nico hier von Sandra von Billig People Booking, dann arbeiten wir. Die ich am Freitag in die Sendung eingeladen habe. Die hat mir sogar gesagt, sie will kommen am September. Ja, grüß sie mal, sehr lieb von mir. Sandra ist eine sehr liebe Frau, ich mag sie sehr. Grüß sie mal ganz lieb von mir. Ich schreibe ihr einen Liebesbrief auf deinen Tisch. Genau. Dann gibt's noch Nico von Subkultura, sind wir auch ein bisschen dicke. Aber Max versucht halt auch immer ein bisschen selber zu machen. Ich habe einmal Booking versucht und habe da nicht die Nerven dazu für Booking. Booking ist nicht meine Welt. Aber Max hat jetzt die Tour auf die Beine gestellt für die aktuelle Melanrama-Tour. Und es gibt im Moment ein Crowdfunding-Projekt für die ich und mein Namensgedächtnis. Es gibt im Moment ein Crowdfunding-Projekt von Melanrama und Penadas por la Ley für die Femme Rebellion Tour in Deutschland, um auch die Kosten wie Spritkosten und so weiter zu decken, um die Eintrittspreise möglichst niedrig zu halten und so weiter. Und eben Leute, die dann sich bei dem Crowdfunding beteiligen, lass mich raten, die kriegen dann eine Eintrittskarte umsonst. Genau, die kriegen du kannst im Endeffekt dann eine Eintrittskarte im Vorverkauf kaufen. Dadurch. Ja, cool, ja. Und wenn du ein bisschen mehr zahlst, kriegst du ein T-Shirt dazu und so. Also es sind auch völlig korrekte Preise, aber es ist im Endeffekt eine andere Art von Vorverkauf. Ja. Neudeutsch halt jetzt Crowdfunding, nur halt ein etwas längerer Vorverkauf. Du kaufst halt ein halbes Jahr vorher. Ja, die Tour soll sein im Oktober, glaube ich. September oder Oktober, Oktober, glaube ich, soll die Tour sein. Und um sicherzustellen, dass wir irgendwie zwei Bands aus Spanien holen können, muss halt die Finanzierung stehen. Melanrama kommt jetzt Anfang September und wenn die dann im Oktober nochmal kommen sollen und Penadas auch noch kommen sollen. Kommen die dann im Flugzeug oder mit dem Bus? Ich denke mal, die werden mit dem Bus kommen. Wegen den ganzen Instrumenten und Backline und so weiter musst du ja auch irgendwie transportieren. Ja. Und ja, dementsprechend ist es halt einfach ein ganz schöner Kostenfaktor. Ja. Ja, haben wir gerade gehört. Genau. Was machen wir jetzt? Als nächstes können wir gerne mal Französisch weitermachen, weil die müssen ja durch Frankreich durchfahren mit ihrem Bus. La Toile, ein Elektroprojekt von der Sängerin von Cartouche, zusammen mit einem Typen, der eigentlich mehr aus dieser, keine Ahnung, wie man die Musikrichtung nennt, habe ich schon mal vergessen. Auf jeden Fall mit jemandem, der so eine Punk-Szene eher unbekannt ist. Ja. Trotzdem, coole Elektromucke aus Frankreich. Also an alle Hörerinnen und Hörer da draußen, googelt's einfach selber. Genau, La Toile. Vendre nos âmes. Ja, die zwei Lieder haben mir jetzt ausgesprochen gut gefallen, von Bernardas Pour la Blaye, was wir vorher gehört haben, und das jetzt hier von La Toile. Und wer errät, welches Gitarrenriff sie da gesampelt haben in ihrem Lied, der gewinnt bei Rilrek. Eine Kleinstplatte. Ja, eine Kleinstplatte. Was ist das, eine Kleinstplatte, eine Single? Eine Kleinstplatte. Ach so, von The Kleins. Ja. Ja, Einsendung bitte an Max. Max Rilrekowski, Rilrek Welt AG. Die Post war schon wohin. Ja. Was ist eigentlich mit diesem Chat hier los? Warum schreibt da niemand mit uns? Ja, weil du keine Freunde hast. Ach so. Ja, oder die wissen nicht, wie das funktioniert. Das kann eher sein. Also aber ich muss ja gestehen, ich habe ja auch niemanden. Ich kenne ja auch niemanden. Ah, da sitzt er. Ja. Der Hoshi hat's erraten. Ja, aber das dürfen wir nicht weiter erzählen. Der Hoshi ist nämlich von der Verlosungsweise gar nicht, das ist er ausgeschlossen, weil es nämlich mein Online-Redakteur ist. Ach so, der hat das natürlich, das hat das ja schon alles vorrecherchiert hier, was ich an Musik mitbringe und so. Das musste ich ja alles schon 3 Monate vorher einreichen. Ja, also muss ja angemeldet werden. Wir planen an dieser Sendung ja schon echt lange. Ja, genau. Aber gut, für die 3 Millionen Euro, die ich hier kriege, ist es ja auch okay. Sag mal was dazu, apropos Geld, zu deinem neuen TV-Format, das bei YouTube zum Abonnieren gibt. Rilrek TV. Ja? Ja. Erzähl mal was dazu. Wie bist du auf die Idee gekommen? Weil es mit dem Radio nicht so war, wie du es vorgestellt hast? Oder wolltest du einfach weiter? War das einfach zu langweilig? Radio haben wir eine Weile lang gemacht. Mhm. Wir haben ja irgendwie 25 Sendungen Radio gemacht. Mhm. Ja, irgendwann hatten wir halt auch alles gemacht, was wir so machen wollten, und dann sind uns halt so die Ideen ausgegangen. Das ist ja bei mir so, ich mache so lange Radio, bis mir die Ideen ausgehen, bis mir es langweilig wird. Aber jetzt mache ich es schon 15 Jahre. Ja, es ist halt uns nichts mehr an Blödsinnigkeiten eingefallen. Klar, Studiogäste wäre vielleicht noch eine Möglichkeit gewesen. Ja, oder nicht immer aber in den Liedern reinlabern. Warum ja, hat doch, das eigentlich gemacht? Warum machst du das nicht? Warum darf ich das hier nicht? Weil das ist eine Beleidigung an denjenigen, der die Musik produziert hat. Nein, wer die Musik hören will, der soll sich doch bitte schön die Musik reinziehen, soll eine Platte auflegen, aber nicht ausgerechnet dann, unsere Sendung. Ja, nee, dann warum lass du dann ein Lied laufen? Mach doch einfach das Lied weg und labert einfach weiter. Also, ist er nicht gezwungen? Sagen wir es mal banal, ich verstehe sowieso nicht, warum irgendjemand unsere Sendung gehört hat. Ich hab's gehört und hab immer geheult und geschrien dabei und dann irgendwie wütende Hassmails an Max geschickt. Weil ich fand euer Format sehr unterhaltsam, bis auf die störende Sache, dass halt immer wieder Lieder dazwischen liefen. Ich finde es auch ein bisschen blöd, die noch absichtlich kaputt gemacht wurden. Ich finde es auch ein bisschen blöd, dass deine Kabel hier so kurz sind und dass du keine Funkmikrofone hast. Das ist eine kurze Leine. Wir hatten nämlich Funkmikrofone und mit denen konnte man aufs Klo gehen, aber ich kann jetzt gar nicht während der Sendung aufs Klo gehen, das ist total blöd. Das ist Absicht. Ich habe hier alles schon gehabt. Nein, Funkmikrofone nicht, aber längeres Kabel, das hängt da hinten. Aber das machen wir jetzt nicht. Wir machen jetzt nicht das längere Kabel da dran. Ja, aber dann hört man doch die Klospülung gar nicht. Ja, super. Ey, da hat die Welt drauf gewartet, auf Klospülung. Ja, natürlich. Auf was denn sonst? Ich hatte hier sogar schon mal so ein Soundboard, wo ich dann verschiedene Sounds dann während der Sendung laufen lassen habe. Ja, das ist Stefan Raab. Ja, genau. Dann hieß es, ja, aber bei mir war es halt schon vorher. Da gab es noch keinen Stefan Raab. Aber egal. Ich will nochmal zu deiner Person kommen. Moment, ich rufe mich mal eben an. Nee, was zu deiner Person? Ja, was war da nochmal? Ah ja, wegen dem Rilrek TV. Genau, weil nämlich auch schon schlaue Leute zu mir gesagt haben, ich soll doch mal endlich eine Sendung machen mit TV. Also nicht vom Radio weg und dann bei YouTube dann reinstellen. Und jetzt frage ich dich, warum eigentlich? Was ist da so geil dran? Also willst du dich gern selber sehen dann? Weil das ist eigentlich so mein Problem. Ich habe keinen Bock, die ganze Zeit meine Fresse zu sehen, wenn ich mir das selber dann nochmal anschaue. Oder du musst es ja auch schneiden. Dann musst du dich selber die ganze Zeit anschauen und es ist doch irgendwie doof. Ich mag einfach das Format. Ich mag das, ich mag dieses visuelle Format und ich mag das einfach. Halt mal, ja. Oh. So. Ja. Ich finde das einfach... Jetzt führen uns aber keinen Film vor. Nein, ich film nicht. Ach so. Das ist deine Ausrüstung, so eine kleine Nein, Klipse? Nein, das ist, ich habe, du hast dich ja darüber beschwert, dass ich ja fast nicht pünktlich war, also ich war ja total pünktlich, aber du, hast deine Verhältnisse. Du hast dich ja darüber beschwert, dass das nicht war. Ja. Und ich habe es irgendwie so vom Büro aus gerade so geschafft, auf den Bahnhof zu rennen, weil mir irgendwann aufgefallen ist, dass ich ja viel zu spät dran war. Von deinem Mieterwarenbüro oder? Genau. Ja. Ich hab ein Allesbüro. Ich habe ein Rillreck Mieterwaren Softwarebüro. Und hinten dran steht ein Bett. Ja. Nee, ja. Das steht tatsächlich in einer anderen Wohnung. Ja. Trotzdem musste ich ein bisschen losstressen, deswegen konnte ich die richtige Kamera nicht mitnehmen. Weil eigentlich hatte ich vor, den Abend heute so ein bisschen zu filmen. Jetzt habe ich nur diese Hosentaschenkamera hier dabei, die überraschend gutes Bild macht. Ja. Ja, und auf dieses Rillreck TV kam ich, weil ich mir halt irgendwie eine Kamera bei eBay geschossen hatte, also eine professionelle Fernsehkamera, die 20 Jahre alt ist, und damit angefangen habe, Konzerte zu filmen. Und ja, dann hatte ich irgendwie Bock, daraus ein Format zu machen. Und da, ja, ich finde es einfach ganz witzig im Moment. Also es ist viel, viel mehr Arbeit als Radio ist, weil du musst ja diesen Scheiß halt irgendwie 20 Mal wirklich sekundenweise angucken, zusammenschneiden und so weiter. Ja, nicht nur, du kannst es auch nicht allein machen, oder? Nee. Du brauchst ja immer dann irgendwie Leute. Also ich könnte jetzt hier nicht gleichzeitig das ganze Film. Ah doch, das geht. Das hat immer ein Kumpel von mir aus der Schweiz, der hat es gemacht. Der hat da mehrere Kameras aufgebaut. Ja, an Bord, wo er dann ständig dann umschaltet von einer Kamera aufs andere. Das ist ja noch viel stressiger. Also das macht er dann so wie ein Klavierspieler, der gleichzeitig 48 Tasten bedient. Aber das ist ja dann noch so eine, das ist ja dann auch noch Live-TV. Das ist ja noch viel stressiger als das, was wir machen. Was wir machen, ist ja einfach auf Tape und zusammengeschnitten und so. Mhm. Aber das live zu machen, ist ja echt noch viel stressiger. Also wiederhol dir Sachen, also wenn irgendwas vergeigt ist, so wir schneiden tatsächlich Sachen raus. Ja. Also wir nehmen mehr auf, als wir nachher im Endeffekt senden. Was aber einfach damit zusammenhängt, dass so eine YouTube-Sendung die maximale Länge 20, 25 Minuten ist. Alles, was länger ist, will keiner sehen. Mhm. Also das wird dann einfach langweilig, auch wenn da coole Musik dabei ist, auch wenn da lustige Sachen dabei sind, irgendwann wird es halt langweilig. Und deswegen so 20, 25 Minuten ist so die Aufnahmekapazität und dementsprechend muss man Sachen runterschneiden. Weil du kriegst halt in 20 Minuten nicht so viel Kram hin und nicht so diese lustige Stimmung hin und so weiter. Mhm. Dementsprechend schneidest du dann halt zusammen. Mhm. Aber das ist doch auch wieder anstrengend. Also bei meiner Sendung, da schneide ich ja nichts raus, ne? Ja, also haben wir bei Rillreck Radio auch nie gemacht. Da müsste ich ja dann irgendwie hergehen und sagen, das war jetzt lustig, das war jetzt nicht lustig. Und am Schluss kommt dann, also ich meine, das ist ja voll die Anstrengung. Ne? Es gab bei uns ja mal die legendäre Rillreck Radio-Sendung, die irgendwie anderthalb Stunden lang war und die wir einfach schneller gemacht haben, die wir einfach in einer Stunde abgespielt haben. Ja, es ist ein mega Aufwand, den Scheiß zusammenzuschneiden, vor allem, weil du dann halt irgendwie auch so einen gewissen Anspruch an den Quatsch hast. Und jetzt die nächste Sendung, die wir demnächst hochladen werden, wird halt ziemlich cool, weil da hatten wir dann Cocktail bei Stammheim im Studio als Gäste und die haben halt auch gespielt. Also wir hatten während der Sendung ein Live-Konzert. Wo habt ihr das dann aufgenommen? Bei mir im Büro. Da haben die dann gespielt? Ja. Ich habe meinem Vermieter davor Bescheid gesagt, der meinte, gut, dann gehe ich. Aber zum Glück geht das da halt. Ja. Und dann hör doch bei Cocktail Stammheim, hast du mitgebracht, zufälligerweise. Dann bringen wir, lassen wir mal das Lied laufen, aufstehen, überlegen, wieder ins Bett gehen. Ja. Yep. Jeder muss sein Teil, ganz die Beitrag. Ja. Das war Cocktailbar Stammheim. Ja, neue Platte kommt im August. Mhm. Bei Rillreck? Bei Rillreck, natürlich bei Rillreck. Gute Musik kommt nur bei Rillreck. Und ja, müsst ihr natürlich alle kaufen. Lohnt sich. Und nächste Rillreck TV-Sendung sind auch Cocktailbar Stammheim zu Gast. Werden wir in den nächsten, keine Ahnung, ich denke mal in den nächsten 10 Tagen werden wir die veröffentlichen. Die nächste Rillreck TV-Sendung. Warum dauert das so lange jetzt? Weil du da noch rumschnibbeln musst. Weil der Schnitt relativ zeitaufwendig ist und weil ich daneben auch noch einen normalen Job habe. Also der Schnitt sind... Hast du mal darüber nachgedacht? Ihr habt ja genug Fans da, auf Facebook zum Beispiel, ne? Wir haben drei auf Facebook und 4 bei YouTube. Und dann, ich habe das mal ausprobiert hier in der Sendung mit dem Live, mit dem FaceTime, nee, Facebook Live Video Dingens. Das wird ja gerade gehypt. Nee, habe ich mich noch nie damit auseinandergesetzt. Stellst du die Kamera hin und dann wird es automatisch dann auf Facebook dann. Ja, aber das erfüllt ja schon nicht mal unseren Anspruch, den Anspruch, den ich zumindest an diesen Quatsch habe. Geht auch nur in Hochkant. Quer geht nicht. Das ist ganz komisch. Ja, dann ist es optimiert auf Handys. Ja. Aber es entspricht halt nicht dem, was ich mir Rillreck TV, also ich möchte ja schon in Richtung dieses Fernsehformats, gerne chaotisch und so, aber schon irgendwie einen gewissen Anspruch haben wir schon, den verstehe glaube ich auch nur ich, diesen Anspruch, warum macht er das auf YouTube und nicht auf zum Beispiel, da gibt es ja noch andere Anbieter, die irgendwie cooler sind. Ja, es gibt noch Vimeo. Ja, genau. Vimeo hat Upload-Begrenzung. Ach so. Also du musst bei Vimeo relativ früh Geld bezahlen. Ah ja, okay. Und also ich glaube ab 500 Megabyte pro Sendung oder sowas. Und so eine Halbstunden-Sendung hat halt schon mal so 1,5 Gigabyte oder sowas. Ja. Und wenn du mehr als 500 Megabyte pro Woche hochladen willst, musst du bei Vimeo Geld bezahlen. Ja. Das ist halt irgendwie doof. Ja, aber der Weg halt zum YouTube-Star ist halt wahrscheinlich noch sehr weit und steinig. Wir sind YouTube-Stars. Was willst du von mir? Ja, das sind ja die davon leben können. Ja, wir leben ja davon. Die da so ein paar Nullen hinten dran haben. Wir haben ganz viele Nullen, die uns angucken. Ach, da ist... Ach nee, das ist ja... Nee, hat sich nichts verändert, ne? Niemand will mit uns sprechen. Nein, ist ja egal. Die wollen zuhören. Das hat unser Radio. Mhm. Es ist übrigens so, warum ich das Format auch liebe, Radio, weil ich ja die Sendung, die gibt es ja bei pogoradio.de auch als Podcast und jetzt neuerdings, glaube ich, auch bei Bermudafunk, wo die Sendung ja jeden Mittwoch zwischen 23 und 24 Uhr ausgestrahlt wird, kann man dann auch irgendwie, glaube ich, auf der Seite dann bald irgendwann mal das als Podcast runterladen, allerdings nur eine Woche lang. Also geht lieber auf pogoradio.de, da könnt ihr es 2 Jahre lang noch nachträglich runterladen oder als Podcast abonnieren. Und dann könnt ihr es beim Fahrradfahren hören, beim Pokémon Go spielen hören, überall, wo ihr wollt, beim Geschirrspülen hören. Spielst du Pokémon Go? Nein, ich habe das ein altes Handy, da läuft das nicht drauf. Ey, du wohnst hier im 27. Stock über der Stadt in einer Penthouse-Wohnung. Du hast eine komplette Etage für dich und du erzählst mir was von einem alten Handy. Ja, ich bin halt auch ein alter, kauziger Mann. Ah, okay. Ja. Da muss man sich so manche Marotten muss man sich halt beibehalten. Das ist meine Art von Luxus. Dazu eine Frage an dich. Ja. Wie kommt man eigentlich so als Typ so dazu, sich mit Punk auseinanderzusetzen? Und wie ist das so als Typ in der Punk-Szene? Ist ganz komisch eigentlich, weil halt die meisten sind ja auch Typen. Ne? Und da steht ja eigentlich, also gerade als heterosexueller Mann, steht man eigentlich eher auf Frauen und hängt die ganze Zeit mit Männern rum, ist eigentlich schon komisch. Eigentlich müsste ich eher dann so Richtung was machen, wo halt mehr Frauen sind. Also ehrlich gesagt habe ich auch nicht verstanden. Ja, das ist nur so eine Standardfrage, die ich gerade... Was für eine Standardfrage für deine Fernsehshow? Nee, ich schreibe ja auch noch fürs Plastikbaum. Ah, okay. Stimmt, das ist eine gute Überleitung. Du bist ja ein Überleitung ein zu einem Bier. Ein Flievertü. Ja, halte ich mal dein Mikro fest. Nee, das Bier, das Mikro muss ich ja mit aufs Klo nehmen. Nee, wir machen jetzt einfach mal Musik. Ach, schon wieder Musik. Oh, immer diese Musik. Das ist der Nachteil am Punkrock, ist die Musik. Sag ich mal. Deine Mutter ist der Nachteil am Punkrock. Was hast du gegen die Musik? Was ist denn hier mit Respect My Fist? Ja, Respect My Fist. Meine persönliche Neuentdeckung des Jahrzehnts. Ja. Denn diese Band bringt tatsächlich mal wieder spannende und radikale Inhalt in den Punk, der sich irgendwie gefühlt seit den 70ern inhaltlich nicht mehr geändert hat. Erzähl mal was zur Band. Ich kann zu der Band gar nicht so viel erzählen. Ja, du willst ja irgendwo wissen, wo sie herkommen. Kommen die aus... Kann ich dir nicht sagen. Paraguay, Uruguay oder... Die kommen aus Deutschland? Aus Deutschland. Das kann ich dir sagen. Aber woher genau, weiß ich nicht. Sind sehr viele in diesem queer-feministischen Kontext unterwegs. Wie ich auch. Da bin ich halt drüber gestolpert, weil die bei uns spielen wollten, aber im August bin ich im Urlaub, deswegen konnte ich da halt nichts machen. Aber bin halt musikalisch dann über diese Band drüber gestolpert und habe jetzt auch ein Interview für die Plastic Bomb mit denen angeleiert. Über E-Mail oder? Leider nur über E-Mail, aber ich habe die Antworten nicht zurück und es wird wohl für die nächste Ausgabe nicht mehr reichen, weil der Redaktionsschluss war gestern. Dementsprechend kann ich daraus vielleicht auch noch ein persönliches Interview machen. Musikalisch, inhaltlich, super sympathisch und wie gesagt, bringen endlich wieder radikale Inhalte in den Punk. Ja, mit dem Lied Ich blute. Ja, war schon das angewöhnt, diese Rülpserei. Das ist ein Jingle, ja. Das hast du digital eingespielt hier. Einfach, weil du hier diese... Das ist wohl deine queer-feministische Einstellung, ne? Ja. Würdest du wohl auch gern weiße Hosen tragen? Ja, auch Frauen dürfen rülpsen. Ja, ich finde die Band auch sehr gut. Vielleicht hören wir nachher noch ein Lied von denen. Ja, auf jeden. Ja, stell mir mal Fragen. Ich bin ja für ein Interview da. Ja, wie lange schreibst du schon fürs Plastic Bomb? Ich habe irgendwie so das Gefühl gehabt, ich habe da eine neue Ausgabe irgendwie wieder in den Finger gehabt und dann plötzlich sehe ich da, du schreibst mit, der Max schreibt mit, ne? Da habe ich gesagt, der übernimmt jetzt die ganze Rillreck-Bagage irgendwie das Plastic Bomb, seit der Micha nicht mehr da ist. Treiben die da nee, freudige Urstände oder vorher. Was? Ja? Wir haben Micha rausgeekelt. Wo ist denn der jetzt? Ist der gerade irgendwie auf Pilgerfahrt oder so? Nee, Micha hat einfach jetzt einen anderen Job angefangen. Mhm. Arbeitet und ja, macht halt anderen Kram. Hat halt einfach entschieden, dass es... Wie viele Jahre hat er denn das gemacht? 20 Jahre oder was? Das Plastic Bomb? 21 oder 22 Jahre, ja. So ein schwerer Schritt, ne, so sein. Ja, und ich habe totalen Respekt vor ihm, ja. Dass er einfach sagt, ja komm, ich mache jetzt was komplett anderes. Also, dass er einfach den Scheiß hinschmeißt und anderen Kram macht. Mhm. Weil es irgendwie, ich kann das nachvollziehen. Also, ich hätte jetzt auch keinen Nerv, 20 Jahre die gleiche Scheiße zu machen. Also, das, egal, was du 20 Jahre lang machst. Das ist ja, halt es trotzdem, wiederholt sich halt irgendwann mal zwangsläufig. Irgendwann ist es halt immer das Gleiche. Ja. Und irgendwann hat es halt auch nichts mehr. Ja, und du bist halt immer nur irgendwie auf das eine Ding halt abgestempelt und ja, und du bist halt der und fertig. Und wir haben genug alte Männer im Punk. Also, ich finde das total cool, dass er einfach neuen Kram macht. Ja, also, ja, alte Männer, jetzt haben wir halt alte Frauen, ne? Hm? Ja, guck das Line-Up vom Ruppert-Rodeo an. Ja. Also dieses Jahr jetzt nicht so, aber sonst ist das Ruppert-Rodeo immer so ein Auffanglager für alternde Punkbands. Mhm. Dieses Jahr ist das Line-Up vom Ruppert-Rodeo ja tatsächlich total geil und deswegen verpisse ich mich. Deswegen bin ich während der Zeit nicht da. Du gehst nicht hin? Hat aber ausnahmsweise nichts mit dem Line-Up zu tun, sondern, also ich finde das Ruppert-Rodeo dieses Jahr total geil, total begrüßenswert und genau deswegen gehe ich nicht hin. Mhm. Hat damit nichts zu tun, sondern einfach, weil ich irgendwie weg muss, für Urlaub brauche und mich zwei, drei Wochen nach Wien verpiss. Ja, Wien, auch schön. Was soll ich denn sagen? Ja, Ruppert-Rodeo werde ich auf jeden Fall nicht hingehen, weil ich irgendwann vor ein paar Jahren entschieden habe, dass die Festivals, große Festivals, nichts für mich sind. Ja, aber das Ruppert-Rodeo lohnt sich schon. Also ist schon eine nette Veranstaltung. Es ist auch für mich gefühlt an der absoluten Grenze von der Größe her. Es war vor 2 Jahren vom Aufbau her blöd. Einfach weil es irgendwie ungemütlich vom Aufbau, also rein architektonisch vom Aufbau her war. Es war letztes Jahr vom Line-Up her blöd und kritikwürdig. Dieses Jahr, aber letztes Jahr war es halt vom Aufbau her schon wieder deutlich besser und dieses Jahr gibt es eigentlich an diesem Festival nichts auszusetzen. Also, ja. Klar, mein Zelten ist nicht jedermanns Sache und so, aber... ich finde es auf jeden Fall dieses Jahr wieder ein gutes Urlaub. Ja, aber du wirst nicht hingehen, hast du schon gesagt. Und genau deswegen gehe ich nicht hin. Ja, genau. Machen wir musikalisch weiter? Gerne. Ja, schlag mal was vor. Ja, Hotel Anne Gibbard. Ja, das ist aber auch, da frage ich mich halt auch, ne? Du kennst die wahrscheinlich persönlich, ne? Die Leute. Ja. Von deswegen machen wir die Platte. Ja, und deshalb macht er auch die Platte, ne? Ja. Und das sind wahrscheinlich richtig tolle Jungs. Ja. Und die habt ihr richtig lieb. Und alles, ne? Worauf willst du hinaus? Auf was ich hinaus will, ich mag ja grundsätzlich alles, was er rausbringt, ne? Aber bei denen, da ist der Funke noch nicht so übergeschlagen. Ich weiß nicht, woran es liegt. Vielleicht ja jetzt mit der neuen Platte. Vielleicht ja jetzt. Also ich hab dir jetzt ein Lied von der neuen Platte mitgebracht. Das ist jetzt, wie neu ist das jetzt? Die kommt auch im August raus. Die kommt im August raus. Ja, zusammen mit der von Cocktail Bar Stammheim. Ja. Kein Applaus für Scheiße heißt die Platte. Genau. Ja, und es heißt auch das gleichnamige Lied. Und ja, ich versuch's mal, ne? Ja, eben. Ja, erzähl doch mal was zu den Jungs. Vielleicht kriege ich noch irgendwas. Manchmal, da mag ich auch Musik, weil ich die Leute sympathisch finde, zum Beispiel. Ne? Da können die letzte Scheiße machen. Ich find das Name-Dropping gar nicht so gut. Nee, es hat nichts mit Name-Dropping zu tun. Es hat was damit zu tun, wenn jetzt irgendwelche Kumpels, ne, die ich echt mag, Musik machen, dann finde ich die Musik gut, weil es von denen kommt, weißt du? Dann weiß ich, dann ist es ja, aber, dann setze ich da andere Maßstäbe an. Es gibt eine coole Dokumentation, die letztes Jahr der WDR gemacht hat, über Hotel Energieball und Fucking Angry. Eine halbe Stunde. ist zu finden, wenn man bei Google nach Your City und Punk sucht. Habe ich gesehen, ja. Dann sieht man diese Menschen alle. Mhm. Aber ich will da jetzt gar nicht so sehr. Die kommen auch aus Oberhausen, da wo du herkommst. Aus Bochum. Also Großraum Bochum. Ich weiß nicht, ob die alle aus Bochum kommen. Hängen halt viel so mit dieser Bochum-Szene zusammen und so, sind Urgesteine. Was ich dich mal fragen wollte, sag mal, studierst du eigentlich Kunst in Kassel? Nein, ich will nächstes Jahr ein Kunststudium anfangen. Ja. Aber in Kassel war ich jetzt am Wochenende nur, weil da halt Rundgang an der Uni war an der Kunsthochschule. Und ich mir das halt angeguckt habe, was die da so gemacht haben. Und ich da Freunde habe, viele, aber einfach so. Also Kassel steht auch gar nicht so auf meiner Liste. Aber du willst Kunst studieren. Da frage ich mich, als ich war sehr jung damals, so nach der Realschule, ne? Dann habe ich irgendwie festgestellt, scheiße, ich kann ja gar nicht studieren, weil ich habe ja nur Realschulabschluss. Und das hat sich aber auch nicht groß verändert. Und dann hieß es ja, wenn man total crazy abgefahrener Shit-Künstler ist, dann kann man vielleicht sogar Kunst studieren. Und da hoffe ich drauf. Ja, allerdings war ich halt kein crazy abgefahrener Künstler. Und dann habe ich es eigentlich auch ziemlich schnell gelassen und hab dann irgendwie mit 18 dann eine Steinbildhauer-Ausbildung gemacht, was für mich ein Griff ins Klo war, aber naja. War nichts für dich? Ja doch, ich habe 7 Jahre gemacht insgesamt, aber es ist halt Arbeit, ne? Und Grabsteine sind halt Grabsteine und betende Hände und Rosen sind halt betende Hände und Rosen. Aber hier in Köln könntest du als Bildhauer dein Leben lang am Dom arbeiten. Nee, sowas habe ich ja nicht gemacht. Ich habe ja Grabsteine mehr gemacht, Ornamente und sowas. Ja, mein Onkel ist auch Bildhauer, aber der... Ach, du kommst aus so einer Künstlerfamilie? Nein, mein Onkel ist der einzige Künstler in der Familie. Aha. Ansonsten ist bei mir in der Familie sowohl Kunst als auch so was wie akademische Abschlüsse und sowas jetzt nicht so hoch bewertet. Also sagen wir mal, ich komme aus einer bildungsfernen Familie, wie das heute so schön heißt. Ja. Weswegen für mich das halt auch sehr lange gebraucht hat, bin ich irgendwie... auf die Idee zu kommen, nochmal ein Kunststudium anzufangen. Also ich habe ja irgendwie eine Zeit lang studiert. Ich habe eine Zeit lang Soziologie, Elektrotechnik und Psychologie studiert. Ohne Abitur? Ohne Abitur. Das ging an der Uni Duisburg und ich war das letzte Jahr, der das machen konnte mit Fachhochschulreife. An der Schimanski-Universität oder was? Genau, Schimanski-Uni Duisburg. Horst Schimanski-Uni Duisburg. Und zwar konntest du dann mit Fachhochschulreife studieren. Ja. Und FH-Reife habe ich mir mal irgendwann organisiert, während ich meinen Techniker gemacht habe. Also ich habe mal irgendwann Kfz-Elektriker gelernt und habe einen Techniker in Elektrotechnik und habe dadurch FH-Reife. Und ich bin mir auch noch gar nicht so sicher, ob das alles funktioniert mit meinem nicht vorhandenen Abitur und einem Kunststudium. Mal sehen. Ja. Also und, mal abgesehen. Und was sind so die, warum? Warum welche Richtung? Also was sind so deine Skills? Filmfotografie will ich gehen. Ah ja. Also das, was ich jetzt halt sowieso schon relativ viel mache. Ja. Skills habe ich gar keine. Also du willst es dann, um deine Skills halt zu verbessern. Also, ja, dass genau. Du dann halt und weil ich Bock darauf habe und weil ich jetzt halt irgendwie seit 20 Jahren irgendwie industriemäßig arbeite. Und was heißt industriemäßig arbeite? Ja, ich arbeite als Softwareentwickler und ich arbeite eigentlich immer relativ industrienah und trotzdem nie Geld damit verdienen. Also nie ernsthaft. Ich bin immer pleite und irgendwie funktioniert das nie so richtig. Ich habe gedacht, du verkaufst fair gehandelte Unterhosen. Das ja auch. Unterhosen. Ja, Fairtrade-Unterwäsche verkaufe ich ja auch. Aber ja, auch für Männer oder nur für Frauen? Auch für Männer. Ja. Wobei wir keine Geschlechterkategorien haben. Ja, aber ich brauche jetzt keine Unterhose mit Eingriff oder sowas, aber halt in meiner Größe hast du auch. Habe ich auch, ja. Aber jetzt muss jetzt nicht sexuell betont sein, also ich ziehe auch ganz normale ganz normale Baumwollschlüpper. Es macht ja mechanisch tatsächlich Sinn, zu unterscheiden nach, da ist ein Schwanz oder da ist keiner, weil das halt einfach Platz braucht in so einer Unterhose. Aber wir haben keine, wir haben bei Sex and Fair keine Kategorien jetzt in dem Shop drin, weil ich glaube, die Leute sind selbst dazu in der Lage zu entscheiden, ob die jetzt diese Unterhose anziehen können oder nicht. Also ja, muss ich mal gucken. Nicht, sollen sie halt zurückschicken, wenn sie merken, dass das irgendwie ein blöder Schnitt ist und sie doch einen Schwanz haben. Also du hast dann so einen richtigen Online-Shop und der funktioniert auch irgendwie? Der funktioniert auch, ja. Ja, cool. Und was kostet so ein Schlüpper? Also so ein Preiswerteste 12 Euro oder so. Boah, da krieg ich ja 7 Stück. Ja, kriegst du 7 Stück bei H&M. Die bei Aldi immer. Die nach 2 Wochen kaputt sind und die halt irgendwie entweder Nylon-Scheiße, also irgendeine Kunstfaser-Scheiße sind oder Kinderarbeit oder sonst irgendwas oder... Nee, da steht immer drin, textiles Vertrauen. Ja, das hat aber nur, also dieses textiles Vertrauen, das ist dieses... Das ist auf meiner Seite bloß da, oder wie? Das ist dieses Textil 100. Das heißt einfach nur, dass bestimmte Stoffe, die in der EU sowieso verboten sind, nicht verwendet werden. Aha. Aber es hat nichts mit Arbeitsbedingungen zu tun oder so. Also das Einzige, was wirklich funktioniert, ist so dieses GOTS-Siegel. Da gibt es inzwischen auch ein paar Sachen, die bei Aldi verkauft werden, die dieses Siegel haben. Und Siegel ist auf jeden Fall stabil, das wird gut kontrolliert und so. Ja, und designst du die Dinger auch? Oder? Nee, ich bin nur Händler. Also, um Sachen zu designen, musst du halt zu viel Geld in die Hand nehmen. Ja. Also, das Geld habe ich einfach nicht. Also, wir arbeiten gerade. Und ist das jetzt eine Marktlücke, was du da machst? Oder war das vorher noch nicht da gewesen? Oder wie kamst du auf die Idee? Ja, es gab es vorher tatsächlich nicht. Also ich habe sowas gesucht, nicht gefunden und dann gedacht, gut, dann muss es dafür einen Markt geben. Und ziehst du dir das selber an? Ja. Also so legst du Wert auf gute Unterwäsche? Was hast du denn an? Ich habe im Moment eine. Da steht aber was anderes. Rich and Ripeland Unterhose an. Ja. Die ist GOTS. Die ist bei mir aus dem Shop und. Das ist so eine Short oder sowas, ne? Das ist so eine Boxershort. Aber der Aufdruck ist eingedruckt hinten, wo das GOTS-Siegel und so drauf ist. Also wenn du willst, ziehe ich jetzt eben meine Unterhose aus, dann kannst du dir das angucken, aber... Nee, ich glaube dir. Ich habe Vertrauen. Textiles Vertrauen. Textiles Vertrauen hast du. Ja, kommen wir zum musikalischen Highlight des Abends. Hotel Energieball. Ja, genau. Kein Applaus für Scheiße. Ja, sehr gelungenes Album. Wir haben Ja, Hotel Energieball hier exklusiv bei Punk, bei punkrockradio.de live und bei Pogo Radio im Bermudafunk. Oi, die Hunde. Neben mir sitzt immer noch der Lars von Rillereck. Und der startet gerade irgendwie einen Hubschrauber oder sowas. Ja. Aber leider sieht man nicht, weil wir müssen hier Radio. Genau, deswegen hört man das flap, flap, flap, flap, flap, flap, flap. ja. Hotelenergieball kaufen, kaufen, kaufen, kaufen, kaufen. Weil ja auch das Fernsehen schon darüber berichtet hat. Bekannt aus Rundfunk und Fernsehen, können wir jetzt sagen. Jetzt kam es auch endlich im Radio. Ja. Ich glaube nicht, dass da irgendwie der Band damit einen Gefallen tust. Dass ich die präsentiere. Ja, denke. So billig präsentiere ich. Also. Ja, die sind bei uns auf dem Label. Also ich glaube, die tun sich selbst keinen Gefallen. Ja, ihr macht es zu dritt, ne? Ja. Das Label. Ja, Max, Frank und ich. Ja. Und hast du irgendwie das Gefühl, die anderen arbeiten nicht so viel wie du oder so? Oder? Ja, also im Endeffekt mache ich halt alles. Also ja. Max ist halt eh eine faule Sau. Also ja, aber der steht ja immer rum, ne? Macht irgendwie der die Plattenstände und sowas. Der steht in den Plattenständen rum, also der macht halt nichts. Ja. Also der ist auch. Stimmt mega da eigentlich die Abrechnung oder verschenkt er alles? Der verschenkt alles. Also ich darf dem halt auch nicht das Geld in die Hand geben, weil der gibt den Leuten dann, wenn da ein Preis auf der Platte steht, dann gibt er denen das Geld. Der versäuft doch alles wieder dann, oder? Gibt, der, wenn da 13 Euro auf der Platte steht und die Leute wollen die haben, dann gibt er denen 13 Euro und die Platte. Ja. Also das ist halt Max. Und der ist halt auch mega unpünktlich und völlig unorganisiert. Also, so weißt wie du. Nee. Also ich bin ja der Organisierte und so, aber Max halt nicht. Du machst mir gerade meinen totalen Witz kaputt. Indem du mich jetzt hier als den Unpünktlichen hinstellst und so. Ja, ich hab's ja heute gemerkt. Ja. Wie du mich hier schwitzen lassen hast. Bis zur letzten Sekunde, wie MacGyver irgendwie dann plötzlich aufgetaucht bist. Ja, frag mal Max. Meine klassische Verspätungszeit ist eine Stunde. Nee. Ja, da muss man dran arbeiten. Das sind halt so Skills. Niemals. Ja, da muss man halt echt dran arbeiten. Und deine Mutter muss da dran arbeiten. Ey. Ja. Ich würde mal sagen, wir spielen noch ein Lied. Wir spielen noch ein ganz kurzes Lied von Brutale Gruppe 5000. Erzähl mal was zu dieser Band. Brutale Gruppe 5000, auch neue Rillereck-Band aus Hamburg. Sehr, sehr cool, sehr, sehr wahnsinnige Menschen. Kommt auch sehr bald bei Rillereck. Und jetzt anhören. Ja, das Wahnsinn. Das ist aber jetzt echt ein langes Lied. Ja. Also ihr könnt auch währenddessen auch mal Pipi machen. Dauert ein bisschen oder so. Länger. Ich will keine Blume sein, heißt das Lied. Ja. Ich will keine Blume sein, verdammt! Das war die Gruppe, Brutale Gruppe 5000. Ja, so, das war jetzt auch schon das halbe Album. Also die anderen Lieder sind nicht so lang. Mhm. Aber wir haben das auf eine Doppel-LP gepresst, in Gold. Mhm. Kostet 3000 Euro pro Exemplar, aber. Kommt halt immer drauf an, wie der Pfund steht, ne? Ja, diese Vinyl-Leute haben ja einfach auch Geld, also genau. Gibt auch eine Unterhose dazu? Gibt auch eine Unterhose dazu, auf der steht auch Brutale Gruppe 5000 Supporters. Ey, das wäre doch mal das Ding irgendwie. Also, T-Shirts von Bands ist ja eigentlich schon ziemlich abgeschmackt, ne? Hat ja jeder. Macht man mit Unterhosen weiter. Es gab mal ziemlich erbärmliche Tangas von Rantanplan. In unserer Anfangszeit haben wir ja noch den Rantanplan-Merch verkauft und da hatten wir Tangas von Rantanplan mit dem Rantanplan-Logo drauf. Ja. Aber ja, coole Unterwäsche. Mit Pogo-Radio zum Beispiel. Zum Beispiel, ja. Ja, ich würde mal sagen, das war hier wieder Pogo Radio im Bermudafunk. Mein Name ist Rudi Himmelsberger. Wenn heute nicht der 20. Du willst jetzt schon ist, wieder Feierabend dann machen, handelt ne? mit, ja, ich muss ins Bett. Siebte ist, dann handelt es sich um eine Wiederholung. Das ist auch immer schwierig. Ansonsten. Was machen wir jetzt als letztes Lied? Nächstes Lied machen wir wieder deine Lieblingsband und meine neue Lieblingsband, nämlich Respect My Fist. Spielen wir mal ein Liebeslied, oder? Sollen wir ein Liebeslied spielen? Ja, das Shepard. Ja, wir haben nicht die letzte Sendung haben wir überlegt, gibt es in Deutschland irgendwie, gibt es eine deutschsprachige Punkband, die ein Liebeslied. Ja, mach mal dieses Liebeslied. Ja, das Liebeslied, ja. Ja. Sollen wir spielen? Ja, wir müssen damit noch ein bisschen labern, dass wir die Stunde voll kriegen, weil es geht ja noch 1:16. Wir müssen also noch 10 Sekunden labern, um die Sendung hier das professionell sieht man, voll das zu kriegen. Sieht man, ich arbeite mit einem Profi zusammen hier. Ja, du wolltest mir ja zeigen, wie dieses herrlich. Radio geht. Jetzt musst du anfangen. Ja, jetzt muss ich anfangen. Ich fange auch jetzt du an. Hast voll also, verkackt, tschüss, macht's gut. Bis nächste du hast Woche. Es so verkackt gerade. Es geht jetzt 4 Sekunden länger.